Top 5. Wenn er ein Genre in die Hand nahm, dann hat Ridley Scott es erneuert. Mit Alien kam der Horror-Science-Fiction-Film in eine vollkommen andere Genre-Liga. Mit Blade Runner, der philosophische Film über unsere Zukunft. Und nach Gladiator erlebte der Sandalenfilm eine Renaissance. Am Donnerstag nun feiert Ridley Scott seinen 80. Geburtstag. Und in den Top 5 verbeugt sich Hartwig Tegler vor dem Regisseur jenseits seiner Klassiker. Würden Sie jetzt den Film starten? I really enjoy that. It's really fun to set up the idea of creating this enormous proscenium. Ein großer Spaß, Welten wie auf einer Theaterbühne zu entwerfen. Und lies keine Kritiken, weder gute noch schlechte. Don't read your own press, whether it's good or bad. Platz 5. Ein gutes Jahr, 2006. Miesen Börsenmakler aus London verschlägt es zu gutem Wein und erotischer Französin in die Provence. Eine Anhäufung romantischer Frankreich-Klischees, ohne Frage, was die französischen Kritiker empörte, ebenfalls keine Frage, deren Kritiken Ridley Scott hoffentlich nicht las. Aber es ist wie immer bei Ridley Scott, wenn wir uns in seine Erzählwelten hineinziehen lassen, sind wir ihm ausgeliefert. Suggestivität von Erzählkraft wäre das zu nennen. Naja, und wenn Russell Crowe und Marion Cotillard sich kriegen... Du weißt noch, was ich dir ins Ohr geflüstert habe, als wir klein waren, am Pool? Und du, wie es scheint, auch. Gut, ich schäme mich nicht, dass ich das so schön finde. Platz 4. Die Akte Jane, 1997. Was für ein Verriss erlebte die Geschichte vom weiblichen Marine, die beweisen will, dass sie als Frau erfolgreich die Ausbildung zum Navy SEAL durchlaufen kann. Special Command, filmische Wehrertüchtigung in Hochglanzbildern. Ja, wohl wahr. Doch im tiefen Strom seines Films erzählt Ridley Scott von der Transformation einer Frau in einen Mann. Insofern ist dieses »Lutschen Sie meinen Schwanz«, das Demi Moore dem sadistischen Ausbilder Viggo Mortensen entgegenwirft, zutreffend. Ist das aber nun kritisch oder affirmativ erzählt? Ist John Fords Klassiker The Searchers eine Analyse des rassistischen, quasi schizophrenen Westerners? Oder interpretieren wir das nur hinein? Die gleiche Frage stellt sich immer wieder, auch bei Ridley Scott. Platz 3. Thelma und Louise, 1991. Roadmovie mit zwei wunderbaren Frauenfiguren, Gina Davis und Susan Sarandon, spielen sie, die einen Vergewaltiger umbringen und nun in der magischen Landschaft des Südwestens der USA auf der Flucht sind. Wenn die beiden am Ende mit ihrem Thunderbird über den Abgrund des Grand Canyon schießen, dann sind die Tränen, die Ridley Scott uns entlockt, bescheuert, aber nicht zu stoppen. Das waren noch Zeiten, als uns Hans Zimmers Score-Klänge noch nicht aus den Ohren herauskamen. Platz 2. Was glaubst du, wohin das führt, mir Kapitän? The Counselor, 2013. Es führt dahin, wohin es führt. Zum Dialog geronnener Fatalismus in Ridley Scotts Inszenierung eines Drehbuchs von Cormac McCarthy. Keine Chance, jetzt ist es zu spät. Zu spät. Was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung, Counselor. Keine Ahnung. Der Anwalt in The Counselor, Michael Fassbender, lässt sich auf ein Geschäft ein, das er nicht mehr kontrollieren kann. Den Film umweht die Aura einer Tragödie, die an Sophokles, Aeschylus oder die Dramen Shakespeares erinnert. Ziemlich weit weg von Hollywood. Es geht um die unhinterfragbaren Mächte, denen der Anwalt nichts entgegenzusetzen hat. Und das Schlimme wird sein, dass nicht er, sondern seine Frau den Tod erleiden wird. Als Sühne, als Schuldabtrag. Wenn dies das Königreich der Himmel ist, soll Gott damit tun, was er tun will. Platz 1. Königreich der Himmel. 2005. Dies ist nicht der Himmel, es ist die Welt. Und sie ist voller Agnes. 3 Stunden und 9 Minuten lang ist der auf DVD erschienene Director's Cut. Die Geschichte vom Schmied, der in Zeiten der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert, Beginn der Auseinandersetzungen zwischen der christlichen Welt und dem Islam, zum Retter von Jerusalem wird gegen die Sarazenen. Doch wer gut ist und wer böse, das ist in diesem Epos keineswegs ausgemacht. Niemandem wird ein Leid geschehen. Ich schwöre es bei Gott. Die Christen haben jeden Moslem in der Stadt umgebracht, als sie einnahmen. Ich bin keiner von diesen Männern. Ich bin Salahuddin. Königreich der Himmel ist ein Plädoyer für die friedliche Koexistenz der Religionen. Ein politischer Monumentalfilm, großes Erzählkino, mit dem Ridley Scott uns dazu verleitet, in eine fremde Welt zu reisen, voller Schaudern, voller Lust, voller Angst und vollkommen glücklich reisen zu dürfen. Hartwig Tegler mit seiner Top 5, einer Würdigung des Regisseurs Ridley Scott, der am Donnerstag 80 Jahre alt wird. Sie finden die Liste der Filme bei uns auf der Homepage unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild. Und die Sendung können Sie auch als Podcast nachhören, unter anderem über unsere App DLF Audiothek.